Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Dieser Tag hat mein Leben erschüttert. Geht mal in euch und denkt nach. Jeder von uns hat ja so ein Erlebnis oder vielleicht mehrere Erlebnisse schon gehabt, von denen man sagt, dieser Tag, der hat nun wirklich mein Leben erschüttert. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Wir sind im Moment noch ausschließlich hier im Radio und etwa in 6-7 Minuten schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Edith ist die erste Anruferin und Edith ist 51 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Edith. Hallo? Edith meldet sich nicht. Ich spreche sie nochmal an. Hallo Edith? Nee. Aber ich höre doch irgendjemanden. Hallo? Nee. Dann nehmen wir Detlef, 46 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Detlef? Ha, hier stimmt irgendwas nicht. Hier stimmt irgendwas nicht. Detlef höre ich auch nicht. Es rauscht. Dann machen wir einfach mal ein bisschen Musik und testen mal, was hier nicht stimmt.